Nun schön, dann haben Sie mich wenigstens in dieser Hinsicht etwas beruhigt. Aber da erhebt sich gleich eine andere böse Frage. Sagen Sie bitte, gibt es viele solche Menschen, die das Recht haben, andere umzubringen? Viele von diesen Außergewöhnlichen? Ich bin ja selbstverständlich gern bereit zu jeder Art von Unterwerfung, aber Sie müssen doch zugeben, dass es für unsereinen etwas unbehaglich wäre, wenn es schon gar zu viele von dieser Sorte gäbe, nicht wahr? Oh, auch in dieser Hinsicht können Sie völlig unbesorgt sein, fuhr Raskolnikow in demselben Tone fort. Menschen mit einem neuen Gedanken, ja selbst solche, die die geringste Fähigkeit besitzen, etwas Neues zu denken, werden überhaupt außergewöhnlich selten geboren. Tatsächlich bloß sehr wenige, sogar erstaunlich wenige. Klar ist nur eines, dass die Ordnung, nach der die Menschen geboren werden, offenbar durch ein Naturgesetz sehr richtig und genau festgesetzt ist. Dieses Naturgesetz ist selbstverständlich noch unbekannt, aber ich glaube daran, dass es existiert und später auch bekannt werden wird. Die ungeheure Menschenmasse, das Material, gibt es ja überhaupt nur deshalb auf der Welt, um schließlich durch eine Art Anstrengung, durch einen bis jetzt noch geheimnisvollen Vorgang mittels irgendwelcher Kreuzungen der Generationen und Rassen sich zu straffen und schließlich aus, sagen wir, 1000 Menschen einen wenigstens etwas selbstständigeren Menschen zu gebären. Aus vielleicht 10.000 Menschen, um es beispielhalber anschaulich zu sagen, wird ein Mensch mit einer etwas umfassenderen Selbstständigkeit geboren. Mit einer noch größeren Selbstständigkeit einer von 100.000. Geniale Menschen, einmal unter Millionen. Die ganz großen Genies aber, die Vollender der Menschheit, vielleicht nur einmal unter vielen tausend Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Kurz, in die Retorte, in der dies alles geschieht, habe ich keinen Blick geworfen. Aber ein bestimmtes Gesetz existiert diesbezüglich zweifellos und muss existieren. Hierbei kann es keinen Zufall geben. Ja, sagt, soll das eigentlich ein Witz sein? Kam Rasumichin endlich zu Wort. Streut ihr einander Sand in die Augen oder was? Da sitzen sie nun und machen sich gegenseitig was vor. Meinst du das im Ernst, Rodja? Raskolnikow erhob stumm sein bleiches und fast trauriges Gesicht zu ihm und antwortete nichts. Und sonderbar erschien Rasumichin neben diesem stillen und traurigen Antlitz der unverhohlene, aufdringliche, aufreizende und unhöfliche Spott Porphyris.